Die Wissenschaftler des Zentralen Bergbauinstituts bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften entwickelten jüngst die funktionellen Waren für Umweltschutz mittels des Turmalins. Das Leitungs- und Naturwasser, in das das Turmalinwasserreinigungsmittel eingetaucht ist, verhindert die Alterung des Menschen und fördert die Gesundheit. Die Turmalin-Anstrichstoffe bieten dem Menschen ein sauberes und frisches Lebensmilieu. Die funktionelle Turmalin-Polytapete, die jüngst in die Römingstraße eingeführt wurde, gewährt dem Menschen schöne Lebensbedingungen.